Ich komm in Rolls Royce im Konvoi, weil Pro heute beerdigt wird. Duell in der Nuttensohn, erstmal wird dein Konzert gestürmt. Dann wachst du auf in der Garage in deren Dorf. Und als erstes nimmt dich ein Schwarz aus Kenia durch. AMG Mercedes plus ein Tanktop in Grau. Die ersten zwei Wochen ist dein Sarg ein Benz Kofferraum. Dann frisst dein Stafford dich auf und deine Mami liegt da. Wir stellen mit Gina Lisa ihre Vergewaltigung nach. Ich glaub, ich war das letzte Jahr zu nett, denn du ziehst Gangster-Rap in Dreck, wenn deine Message nicht verletzt. Die meisten Rapper nehmen die Mafiosis die Kohle ab. Die meisten Rapper, sie haben Phantomschmerz am Hodensack. Weil die Bullen des You heute verhören wollen, wird im Wald aufgefunden wie das Häuschen vom bösen Wolf. Deutschland, ich töte euch, Sido ist ein Muschi lecker, Kollega und Farid Bang. Welche deutsche Crew ist besser? Taurus-Lad Gang, ich mach Kinder zu Waisen, nur um zu zeigen, dass ich auf Interpol scheiße. Und ob du alle fixst oder alle dich, es ist dasselbe in grün wie Hulk und ich. Der Minotaurus Nacke, ihr Studio-Gangster, fällt beim Mock der Groschen dann nur in den Becher. Der Minotaurus Nacke, ich fick dich Hurensohn, kauf ich Sachen auf Pump, dann nur im Fitnessstudio. Der Minotaurus Nacke, ich über Fabi Titan Benz und wisch den schokobraunen Fleck dann von der Motorhaube weg, yeah. Der Minotaurus Nacke, ja, mit meinen beiden Fäusten, denn keiner deiner Freunde fickt einen meiner Freunde. Ich bin auf dem Mount Everest, am Rand ganz oben, spann den Latt an, spring und gleite sanft zu Boden. Wie ein Paraglider, lande dann auf Markus Steigers Gartenfeier, sage hi und box ihn an den Straßenpfeiler, yeah. Ich verteil Kopfplatzwunden und kann zaubern, Mutter. Immer wenn deine Mutter den Mund aufmacht, ist mein Cock verschwunden. Ständig Politik am Telefon, alle paar Tage wird an mein Handy die Nummer von irgendeiner Bitch angezeigt, wie vor Boxkampfrunden. Doch ich bleib hart wie mein Schwarz, ich hab vor gar keinem Angst. Ich schwöre bei Gott, ich hab vor gar keinem Angst, yeah. Unzerstörbar wie ein syrischer Passport, Platzfort, JPG, lyrischer Axtmord. Nenn mich Minotaurus, der Nacken breit wie Wind Diesel. Du bist Bitches gegenüber abgeneigt wie ein Schminkspiegel. Ich nicht, ich geb Vibe an den Powerschwanz und entjungfer deines ist per dreifache Mauerbau. Minotaurus Lad Gang, ich mach Kinder zu Waisen, nur um zu zeigen, dass ich auf Interpol scheiße. Und ob du alle fixst oder alle dich, es ist dasselbe in grün wie Hulk und ich. Der Minotaurus Nacke, ihr Studio-Gangster, fällt beim Mock der Groschen dann nur in den Becher. Der Minotaurus Nacke, ich fick dich Hurensohn, kauf ich Sachen auf Pump, dann nur im Fitnessstudio. Der Minotaurus Nacke, ich über Fabi Titan Benz und wisch den schokobraunen Fleck dann von der Motorhaube weg, yeah. Der Minotaurus Nacke, ja, mit meinen beiden Fäusten, denn keiner